Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 64 mit Sabu Martinez, Georg Dubowski, Jerry Goldsmith, Freddie Robinson, Paul Osher, Buster Brown, Louis Jordan, Eddie Cochran, Forrest Lee Jr., Emilio El Moro, Bo Carter, Chris Connor und The New York Jazz Quartet. We'll be right back. Pianist Roland Hanna, Jahrgang 1932, gründete 1972 das New York Jazz Quartett, nachdem er in den Jahren zuvor bei Benny Goodman, Charles Mingus und der Seth Jones Mel Lewis Big Band gespielt hatte. In der Urbesetzung waren Ron Carter am Bass, Billy Cobham am Schlagzeug und der Flötist Hubert Laws Mitglieder. Wir hörten auf 87th Street von 1977, aber eine andere Besetzung, Yishi Mas aus der CSSR am Kontrabass, Frank Wess an der Querflöte, der in den Big Bands von Count Basie und später Clark Terry Saxophon und Flöte spielte, und Ben Reilly am Schlagzeug, der von 1964 bis 1967 Mitglied der Thelonious Monk Band war. Conga-Spieler Luis Sabu Martinez war 2 Jahre älter als Roland Hanna und stand in der Tradition afrokubanischer Musiker wie Mario Bauza und Mojito, obwohl er in New York City geboren wurde und puerto-ricanischer Abstammung war. Nach seinem Libido Blues von 1960 kredenzen uns Gitarrist Georg Dubowski und der Kontrabassist Fritz Roppel Blue Berries and Red Wine. Wer wissen möchte, in welcher Tradition sie stehen, der kann sie selbst fragen, indem er oder sie zum Beispiel einfach den YouTube-Kanal Dubo Music mit Y und zusammengeschrieben aufsuchen. Georg Dubowski gibt dann gerne Auskunft dazu. Und zu anderen Dingen auch auf dem Kanal findet man übrigens sehr unterhaltende Trickfilme, die von Anne Ahlings gezeichnet wurden und von Georg Dubowski mit Musik untermalt wurden. Thank you. 1962 startete James Bond im Kino eine Epidemie von Agentenserien und das weltweit. Das breitete sich dann auch auf das TV aus mit Schirmscham und Melone, Tennisschläger und Kanonen oder I Spy im Englischen und The Man from U.N.C.L.E., also Solo für Onkel. Matt Helm mit Dean Martin und Derek Flint mit James Coburn waren in etwa US-amerikanische Versionen von James Bond, die aber beide die 60er Jahre nicht überdauerten. Im Anschluss an dem Duo Dubowski-Roppel gingen wir in die Vollen sozusagen mit Ausschnitten von Jerry Goldsmiths Soundtrack zu diversen Derek Flint-Filmen. Mit Pauken und Trompeten könnte man sagen, bei dieser Riesenbesetzung. Zu den Filmen selbst, sowohl der Matt Helm-Serie wie auch Derek Flint, konnte ich selbst keine sehr große Begeisterung aufbauen, als ich sie vor etwa 30 Jahren im Privatfernsehen sah. Aber das muss ich zugeben, ich war auch nie ein großer James Bond-Fan. Meine 60er Jahre Agenten-Filmempfehlung wären deshalb Dandy in a Speak mit Lawrence Harvey aus dem Jahr 1967-68, The Quiller Memorandum mit George Siegel 1966 und Funeral in Berlin oder Finale in Berlin mit Michael Caine auch 1966. Wie man vielleicht erahnen kann, haben all diese Filme auch einen Berlin-Bezug. Der Blues-Gitarrist Freddie Robinson hat meines Wissens keinen Berlin-Bezug, aber der Ugum-Bugum-Song wurde immerhin schon mal in der Originalversion von Brenton Wood im Framatz Musikalisches Fundbüro gespielt. Die Instrumentalversion, die wir jetzt hören werden, stammt aus dem Jahre 1969. Thank you. to do, baby. Lord, I won't do no more. Things that I used to do, baby. Child, I won't do no more. I used to sit and hold your hand, baby, begging you, baby, please don't go. I'm gonna set your night for you, baby, but my searching was all in vain. Searched all night for you, mama, but my searching was all in vain. Now I know you was hit out, darling, hit out across town with your other man. Just can't get it along with you. Mm-hmm. Der weiße Mundharmonikaspieler Paul Oscher war 1967 mit 17 Jahren das erste weiße Mitglied der Muddy Waters Blues Band. Dort spielte er bis 1971. Wir hörten ihn mit The Things That I Used to Do, einer Coverversion von Gita Slim, zusammen mit Steve Geiger. Das Besondere an dieser Aufnahme: Oscher spielt auf einer Bassmundharmonika, die sich nicht nur durch ihren tieferen Tonumfang von anderen Mundharmonikas unterscheidet, sondern auch dadurch, dass man in sie nur hineinbläst, also beim Ziehen, das heißt Luft holen, keinen Ton erzeugt. Von der Bassmundharmonika geht es dann zu Buster Brown, der eine diatonische Mundharmonika in der Richterskala spielt, heute besser bekannt als Bluesharp. Is You Is Or Is You Ain't My Baby, eine Coverversion von Louis Jordans Lied aus den 40er Jahren, der danach mit Ain't Just Like a Woman aus dem Jahre 1946 zu hören sein wird. An der Gitarre Carl Hogan, und nicht nur dieser inspirierte Chuck Berry, auch die Art des Liedaufbaus und des Textes finden sich in einigen Berry-Kompositionen, wie zum Beispiel Reelin' and Rockin' wieder. Danach Jeannie Jeannie, ein echter Rock'n'Roll-Klassiker, ist heute aber meist in der Stray Cats-Version aus den 80er Jahren bekannter als Eddie Cochran's Originalversion. Am Bass, wie bei fast allen Eddie Cochran-Platten, Connie Galbo-Smith, der 84-jährig im Februar 2023 verstarb. Just like a woman, ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman, they'll do it every time. Lot took his wife down to the corner store for malted. She wouldn't mind her business, boy, did she get salted. Ain't that just like a woman? Ain't that that just like a woman. Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Samson thought Delilah was on the square, till one night she clipped him for all his hair. Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. Ain't that just like a woman? They'll do it every time. Sure will. Just like a woman. Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Satisfied. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Well, a genie, genie, genie, come and dance with me. Well, I teach you every dance from here in Carson City. Well, the first we hop. Swap or rock and roll, well, do the stroll. Well, a teeny, teeny, teeny got my blue suede shoes, my pink carnation and my black slacks too. Well, first we hop, yeah, yeah, yeah, then we ball, yeah, yeah, yeah, then we swap. Hoppin' at the big 5-4. Genie, genie, genie, when we reach the hall. Oh, well, we rock around the clock and really have a ball. Well, first we'll hop. Yeah, yeah, yeah, then we ball. Yeah, yeah, yeah, then we slide. At the big 5-4. Genie, genie, genie, when we reach the hall. Oh, well, we rock around the clock and really have a ball. Well, first we hop. Yeah, yeah, yeah, then we ball. Yeah, yeah, yeah, then we swap. A rock and roll, well, do the stroll. Thank you. Nachdem wir jetzt noch einmal den Gitarristen Forrest Lee Jr. mit Telekate aus dem Jahre 2015 in einer Bandformation hörten, spielen wir oder spiele ich die nächsten beiden Nummern nach dem Motto »Ein Mann und eine Gitarre«, 24 Jahre vor Emilio El Moro und Esperanza, also Hoffnung, besang Bo Carter »Old Devil« 1938. Bo Carter war ja unter anderem auch Mitglied der Mississippi Sheiks, die wir in Framats musikalisches Fundbüro auch schon mit »Sitting on the Top of the World« hörten. Porque me comprometí a darle de comer si no tenía ni pa' mí. De nada vale la vida que vivimos y de potaje nunca salimos. Con lo que gano no me como un langostino y si me caso entonces cuando me arruino. Y ay, qué pena me da allí esperanza, por Dios que de papa te coma un vagón. Ay, qué pena me da allí esperanza, por Dios que de vino te tragué un bidón. Y esperanza, no sabía bailar esa chacha. Y esperanza, con la panza, tiene cuerpo de burra cansada. Me la encontré en Villanazo con un traje azul y unas medias de algodón. Cuando salí de aquel callejón y la vi en la luz, era un loro con sarampión. De nada vale que me siga los pasos y si me sigue te parto el espinazo. Puedes meterte de fregón en el ocaso y aunque no gane ni pa' tabaco, pero vete a Corea, esperanza, por Dios, que te arden los sinos de arroz. Y esperanza, entre nosotros ya todo acabó. Y esperanza, y señores, go back, old devil, and look up on your shelf. Go back, old devil, and look up on your shelf. Go back, old devil, it ain't no joke, no lie this time. Look up on your shelf and get your soap and water and bathe your dirty self. I beat my baby, man with a rope and a line. I beat my baby, man with a rope and a line. I beat my baby, it ain't no joke, no lie this time, with a rope and a line until she went stone blind. Yeah! some low-down scoundrel been fishing all in my pond. Some low-down scoundrel been fishing all in my pond. Some low-down scoundrel, it ain't no joke, no lie this time. Been fishing in my pond, catching all my game fish and grinding up the bone. What you want with a woman, man, and she can't rob and steal. What you want with a woman, man, and she can't rob and steal. What you want with a woman, it ain't no joke, no lie this time. She can't rob and steal. You don't need no man, baby, don't know you in the dark when he feels. Sängerin Chris Connors Schallplattenkarriere begann 1949 als Sängerin der Claude Thornhill Big Band und endete 2003 mit 77 Jahren. 1953 sprang sie als Ersatz für die reguläre Sängerin der Stan Kenton Big Band June Christie ein. In etwa aus dieser Zeit stammt auch Cole Porters I Get a Kick Out of You. Chris Connor wird von Milt Hinton am Bass, Joe Puma, einem Gitarristen von Artie Shaw's Gramercy 5 und dem Schlagzeuger Ozzie Johnson begleitet. Das war Framats Musikalisches Fundbüro. Frank Matthias, also meine Person, bedankt sich für die Aufmerksamkeit, wünscht alles Gute, bis zum nächsten Mal. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me. I get no kick from a plane flying too high in the sky with some guy is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Time I see you standing there before me, I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me. I get no kick from a plane flying too high in the sky with some guy is my idea of nothing to do. Yet I get a kick, ooh, what a kick, I get a kick out of you.